Hören Teil 2. Sie hören 4 Gespräche. Welcher der Sätze A bis F passt am besten zu welchem Gespräch? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 28 bis 31 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Gespräche einmal. Nummer 28. Du, Carla, hast du kurz Zeit? Ja, klar, Boris. Was gibt's? Ich leite seit kurzem ein Team, das schon sehr lange zusammenarbeitet. Das ist doch gut. Da gibt es weniger Konflikte. Ja, schon, aber irgendwie fehlt es an frischen Ideen. Wie kann ich mein Team besser motivieren, auch mal out of the box zu denken, um neue, kreative Lösungen zu entwickeln? Woran denkst du? Einen Motivationsworkshop vielleicht? Oder Boni? Ich würde an deiner Stelle einfach meine Anerkennung für geleistete Arbeit ausdrücken. Loben? Wir sind doch nicht in der Schule. Wenn du siehst, dass die Zusammenarbeit im Team in einer konkreten Situation gut funktioniert hat, dann sag ihnen das auch und bedanke dich bei ihnen. Ob das reicht? Nummer 29. Also irgendwie reicht's mir. Immer dieselbe Arbeit. Was ist denn los, Laura? Routine in der Arbeit macht einem das Leben leichter, finde ich. Ja, schon. Aber ich möchte auch noch weiterkommen. Karriere machen. Ach, Karriere. Das heißt oft viele Weiterbildungen machen. Ich hätte dazu weder Zeit noch Lust. Also ich finde, dass man im Leben immer wieder was Neues dazu lernen sollte. Es gibt da eine interne Weiterbildung zum Thema Supply Chain Management, die mich total motiviert. Willst du wirklich deine Wochenenden oder Abende opfern? Meistens findet sowas doch außerhalb der Arbeitszeit statt. Ja, schon. Aber ich kann damit mein berufliches Profil schärfen und bekomme dadurch vielleicht eine besser bezahlte Stelle. Wenn du meinst. Nummer 30. Wie fandest du den Workshop? Richtig klasse. Er hat mir die Augen geöffnet, dass der Beruf auch mehr sein kann als Geld verdienen. Das sehe ich nicht so. Der Workshop war viel zu plakativ. Meinem Motivationslevel mehr Aufmerksamkeit schenken, die fachliche Kompetenz ausbauen, Zeit- und Energiebedarf für anstehende Arbeiten dokumentieren. Das stimmt doch. Wir machen uns viel zu wenig Gedanken über Motivationsbremsen im Beruf. Besonders gut gefällt mir die Idee mit dem Mentor oder einem gezielten Coaching. Ich finde es auch gut, dass es regelmäßige Mitarbeitergespräche geben soll, in denen wir unsere Ziele abstecken können. Ja, das ist nicht schlecht. Nummer 31. Schön, dass alle da sind. Ich habe eine wichtige Information für euch. Die Geschäftsleitung will die Kommunikation in der Firma verbessern. Gute Idee. Vor allem der Wissenstransfer klappt nicht gut. Genau. Deshalb werden interne Mitarbeiter-Communities aufgebaut. Bisher gab es den Wissensaustausch nur innerhalb der Teams. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und wie sieht das dann aus? Es wird eine betreute Plattform eingerichtet mit Foren und aktuellen Infos, die alle Mitarbeitenden einsehen können. So verkürzen sich Arbeitswege und die Motivation für teamübergreifende Zusammenarbeit steigt. Das wäre auch ein Vorteil für neue Mitarbeitende und diejenigen, die gerade im Homeoffice sind. Ja, es stärkt die Gemeinschaft und es gibt dann auch weniger Fluktuation bei unseren Mitarbeitenden. Ende des Tests hören Teil 2.